Der Brockhaus erklärt eine Verschwörung als Verabredung zur gemeinsamen Begehung von Straftaten. Alternativ kann man von einer Verschwörung sprechen, wenn eine Gruppe durch Tarnung oder Täuschung einen Plan verfolgt, der nicht geduldet werden würde, wenn er öffentlich wäre. Im Gegensatz zur hiesigen Rechtstradition kennt die angelsächsische die Conspiracy als eigenen Straftatbestand. Hierzulande sind Verschwörungen nur indirekt justiziabel, beispielsweise als Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung. Bisweilen wird auch von Verschwörungen gesprochen, wenn verdeckte Operationen durch Geheimdienste entweder die Öffentlichkeit täuschen oder sonst nicht von der Öffentlichkeit toleriert werden würden oder wenn sie gegen die rechtmäßige Ordnung in einem anderen Land verstoßen. Verschwörungen ziehen sich durch die Menschheitsgeschichte. Manche von ihnen, die Verschwörungen von Marcus Junius Brutus, die zum Mord an Julius Caesar geführt hat, sind nicht nur dank Shakespeare auch in die Kulturgeschichte eingegangen. Gleichzeitig waren gerade die Römer auch Meister in der Propaganda und entwarfen bewusst falsche Verschwörungstheorien über ihre Feinde. In den letzten Jahrzehnten sind eine Menge verschiedenster Verschwörungen ans Licht gekommen. Ein paar bekannte Beispiele. 1964 beschießen beim Tonkin-Zwischenfall nordvietnamesische Schnellboote angeblich ohne Anlass US-amerikanische Kriegsschiffe. Infolge der Tonkin-Resolution greift das US-amerikanische Militär aktiv in den Vietnamkrieg ein. 1971 stellt sich raus, nachdem ein Pentagon-Mitarbeiter die Dokumente an die Presse weitergibt, dass die amtliche Darstellung des Zwischenfalls eine bewusste Falschinformation war. Er trägt damit zur Rücknahme der entsprechenden Resolution im US-Kongress bei und löst aber damit auch indirekt die illegale Überwachung von Vertretern der Demokratischen Partei und in deren Folge dann wiederum später die Watergate-Affäre aus. 1985 verübte der französische Geheimdienst in Neuseeland einen Bombenanschlag auf das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior, das gegen Kernwaffentests demonstrieren sollte. Dabei starb ein Besatzungsmitglied, ein neuseeländisches Gericht, und in der Folge kommt es dann auch zu Verwicklungen zwischen der neuseeländischen und der französischen Regierung, verurteilt später zwei Agenten wegen Totschlags zu langjährigen Haftstrafen und der französische Verteidigungsminister muss in der Folge zurücktreten. 1990 wird bekannt, dass in Italien die NATO mit der Operation Gladio geheime paramilitärische Einheiten aufgestellt hat, die im Falle einer sowjetischen Invasion einen Guerillakrieg entfachen sollen. Ähnliche Stay-Behind-Organisationen gibt es in vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland. Die Mitglieder kamen aus Spezialeinheiten, Geheimdiensten oder, und gerade auch in Deutschland, aus der extremen Rechten. Mindestens in Italien verübten Gruppen Terroranschläge im Rahmen der Strategie der Spannung. Die Untersuchungskommission im italienischen Senat kam zu dem Ergebnis, dass Terroranschläge, Zitat, organisiert oder unterstützt wurden von Personen und Institutionen des italienischen Staates und von Männern, die mit dem amerikanischen Geheimdienst in Verbindung standen. Zitat Ende. In der Folge legt das Europäische Parlament entschiedenen Protest gegen die NATO und beteiligte Geheimdienste ein. Bis heute hat die NATO aber dazu keine Informationen veröffentlicht. Am 11. September 2001 organisiert die Organisation Al-Qaida 4 koordinierte Flugzeugentführungen, die zu anschließenden Selbstmordattentaten benutzt werden. In einer 2002 vom FBI veröffentlichten Untersuchung heißt es über die Täter, Zitat, zu ihrer Ideologie gehörten der Glaube an eine jüdische Weltverschwörung, das Bild eines imperialistischen Westens, der die islamische Welt kolonisiere und fortgesetzt demütige, und ein Hass auf die von der Globalisierung erzeugte weltweite soziale Ungerechtigkeit. 2014 kommt die Bierverschwörung ans Licht. Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner, Carlsberg, Radeberger und noch viele weitere Brauereien in Deutschland werden wegen illegalen Preisabsprachen verurteilt. Sie stehen für mehr als die Hälfte des hiesigen Bierverkaufs und hatten sich gemeinsam darauf geeinigt, eben höhere Preise als notwendig zu vereinbaren. Zum Beispiel bei so einem 20 Flaschen Bierkasten wurde 1 Euro teurer verkauft als notwendig. Verschwörungstheorien können als Theorie einer Verschwörung definiert werden, die beispielsweise dann von Staatsanwaltschaft oder Presse aufgestellt wird und gegebenenfalls später von einem Gericht oder der Wissenschaft als bewiesen beurteilt wird. Dann könnte man das Verbot von Geheimdiensten, die Einführung von Transparenzdiensten vielleicht stattdessen fordern oder die Presse versuchen zu stärken oder Nichtregierungsorganisationen wie Lobby Control unterstützen wollen, wenn man gegen Verschwörungen aktiv werden möchte. Warum Verschwörungstheorien aber einer Kritik der irrationalen Weltanschauung unterzogen werden müssen, hat einen anderen Grund, der schon angeklungen ist. Die meisten diskutierten Verschwörungen existieren gar nicht. In der Regel sind Verschwörungen eingebildete Konstrukte. Es handelt sich also um Ideologien. altgriechisch Ideo für Vorgestellte und Eingebildete und dann Begriffe und Lehren Logos. Verschwörungsideologien sind mythische Formen des gesellschaftlichen Spiels »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Und in diesem Mythos bietet sich eine Schnittstelle zu Religion und Esoterik. Dabei sind auch Verschwörungstheorien ein Versuch, etwas, das man nicht versteht, zu erklären. Bereits der Begriff Verschwörungstheorie als vermeintliche Theorie ist zu kritisieren. So heißt es auf Wikipedia, und keine Sorge, das ist das längste oder das einzige lange Zitat, das ich drin habe. Theorie bezeichnet eine modellhafte, korrekturfähige Vereinfachung der Wirklichkeit, die von Einzelereignissen oder Umständen abstrahiert, um übergreifende Zusammenhänge zu beschreiben. Genau das leistet eine Verschwörungstheorie aber nicht, da sie zwar vereinfachende Muster anbietet, aber kein Modell. Verschwörungstheorien leisten keine Abstraktion, sondern nehmen im Gegenteil eine Konkretisierung vor, die unzulässigerweise verallgemeinert wird. Vertreter von Verschwörungstheorien weigern sich, anders als Wissenschaftler, die Modelle vertreten, ihre Hypothesen zu explizieren und überprüfbare Bedingungen zu nennen, bei deren Nachweis sie ihre Hypothesen für widerlegt betrachten. Es ist gerade das Charakteristikum von Verschwörungstheorien, dass sie von Gegenständen handeln, die sich tatsächlich oder vermeintlich jeder Nachprüfbarkeit entziehen. In diesem Sinne sind Verschwörungstheorien nicht deskriptiv, sondern präskriptiv. Mit Verschwörungstheorien sind also genau genommen Verschwörungshypothesen oder Verschwörungsideologien gemeint. Auf letzte soll im Folgenden eingegangen werden. Es geht mir also jetzt weder um einzelne Theorien oder die ultimative Wahrheit. Ich werde auch irgendwie keinen Kugel auf Kennedy irgendwie an der Tafel nachzeichnen. Sondern es geht mir um die Motive und Bedürfnisse, die hinter Verschwörungstheorien stehen. Im Folgenden ist also auch keine Anleitung zum Putsch zu erwarten, wie so eine perfekte Verschwörung funktioniert, sondern es geht nur um die Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse. Wenn man es nicht so abgedroschen wäre, könnte man auch nochmal auf Kant zurückkommen. Es geht um die Aufklärung, sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Denn Verschwörungstheorien sind eine Möglichkeit, die Verantwortung, die man über Welt und Gesellschaft hat, selbstverschuldet zu verdrängen. Nach Thomas Grüter durchläuft das Denken drei Schritte bis zur vollständigen Verschwörungstheorie. Zu Beginn steht der Verschwörungsglaube, also eine gewisse Neigung zur Annahme, dass hinter bestimmten Gruppen, Institutionen oder auch Ereignissen eine geheime Macht stünde, welche unerbittlich und nachgiebig ihre Ziele verfolgt. In der Stufe der Verschwörungslegende werden tatsächliche Ereignisse im Sinne des Verschwörungsglaubens uminterpretiert. Es entsteht ein Trugbild der Realität, welches mit den eigenen Vorurteilen und Wahnideen korrespondiert. Schließlich verhaftet sich das Denken in der Verschwörungstheorie. Es wird eine allumfassende Theorie ausgearbeitet, welche eine oder mehrere Verschwörungslegenden behandelt, sie mit pseudowissenschaftlichen Methoden untersucht und ihnen endlich im Auftrag des Verschwörungsglaubens eine Rechtfertigung verschafft. Die Theorie ist meistens in sich geschlossen und die Beweisführung redundant, da sie sich ausschließlich auf sich selbst oder Teile bezieht, die ebenfalls diesen Verschwörungsglauben vertreten. Menschen haben schon immer Verschwörungsideologien entwickelt. Wenn wir uns historisch nähern, stellt der Historiker Wolfgang Wippermann fest, dass in frühchristlicher Zeit und im Frühmittelalter Verschwörungsideologien geringer verbreitet waren. Krisen, Katastrophen oder das allgemeine Böse wurde damals religiös erklärt als Gottes unergründlicher Plan. Gott prüft die Menschen und der Teufel bemüht sich, Menschen in Versuchung zu bringen, während wir als Menschen hier obgleich Gott die Treue halten, egal was passiert, oder wenn wir scheitern, unsere gerechte Strafe in der Hölle erwarten dürfen, womit der Sache auch Gerechtigkeit Genüge getan ist. Dies ändert sich zu Beginn des zweiten Jahrtausends. Als religiöse Laienbewegungen die Gesellschaft und insbesondere Privateigentum und die Befriedigung sinnlicher Genüsse kritisieren. Sie fordern, dass die Welt vom Einfluss des Teufels gereinigt werde und greifen zum Mittel der Askese. Besonders bekannt sind die Katharer, die schließlich im 13. Jahrhundert anfangen, den Reichtum der Kirche und überhaupt die Vermittlungsinstanz zu Gott der Kirche zu kritisieren. Schließlich Anfang 13. Jahrhundert werden sie zur illegalen Sekte erklärt und erbarmungslos verfolgt. Der sogenannte Albigenser-Kreuzzug setzt Mittel ein, die bisher nur gegen Muslime akzeptiert wurden. Begründet wurden diese Mittel mit der Behauptung, die Katharer hätten sich mit dem Teufel gegen die Christen verschworen. Hier ändert sich das Bild des Teufels, der nun verschiedene Gestalten annimmt, die Menschen verführt, Unheil anzurichten und dessen Agenten sich dem Teufel verschworen und von Gott abgewendet haben. Einer ähnlichen Verschwörungstheorie fallen später die Templer zum Opfer, auch wenn da natürlich Macht- und finanzpolitische Gründe unter anderem des französischen Königs eine Rolle spielen. Die Baphomet-Darstellung ist jetzt relativ bekannt, ist aber, wie ihr seht, erst von 1854. Damals in den Prozessen war noch gar nicht so ganz klar, was jetzt Baphomet ist und taucht doch, ja, die meisten Templer wussten ewig lange nicht, was damit auf sich hat, bis sie dann irgendwann eben im Laufe der Folter auf Ideen kamen. Im 13. Jahrhundert verbreitet sich in Europa auch der Vorwurf, eine andere Gruppe hätte sich mit dem Teufel verschworen. Den Juden wird vorgeworfen, christliche Kinder zu entführen und zu töten, um ihr Blut zu trinken oder das Blut zu religiösen Zwecken einzusetzen. In den folgenden Jahrhunderten kommt es immer wieder zu Pogromen. Auch für Martin Luther, zumindest in seiner Spätphase, am Anfang war er den Juden da noch freundlicher gesonnen und hat gebeten, dass sie doch jetzt endlich dem christlichen Glauben beitreten sollen. Aber als er damit keinen Erfolg hat, werden die Juden auch für ihn Teufelskinder, die sich mit dem Teufel und übrigens auch mit dem türkischen Erzfeind, das ist dann eben ein bisschen ähnlich in der Weltvorstellung, verschworen haben. Als Mittel ihrer Verschwörung beschreibt er 1543 in seinem Werk Die Juden und ihre Lügen den Kindsmord und die Brunnenvergiftung. Er empfiehlt Enteignung, Zwangsarbeit und das Anzünden von Synagogen. Sie sollen wie Zigeuner behandelt werden, die schon 1498 als vogelfrei erklärt wurden. Auch den von 1300 bis 1670 wegen Hexerei verfolgten Menschen wird von der katholischen Kirche wie von Martin Luther die Verschwörung mit dem Teufel vorgeworfen. Spannend oder für mich eine interessante Geschichte finde ich ist, dass zum Beispiel Guido von List oder Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, so die eher esoterische Seite der Nazis, vermutet haben, dass die Hexenjagd selbst wiederum eine jüdische Verschwörung gegen besonders reine Germaninnen gewesen sei. Jetzt zeigt sich, finde ich, schon, dass anstatt die gesellschaftlichen und ideologischen Gemeinsamkeiten der Hexenverfolgung und der Judenverfolgung im Mittelalter zu sehen oder Verschwörungstheorien generell zu hinterfragen, steht im verschwörungstheoretischen Erklärungsansatz häufig immer nur eine noch größere Verschwörung, wenn sich irgendwelche Argumente auftun. Im Zeitalter der Aufklärung gerät die Idee vom göttlichen Guten und dem teuflischen Bösen mit ihren jeweiligen Anhängern in die Kritik. Gerade aber aufklärerischen Organisationen wie den Freimaurerlogen wurde von konservativer und klerikaler Seite vorgeworfen, mit dem Teufel und den Juden unter einer Decke zu stecken. Dadurch, dass die Freimaurerlogen sich der Aufklärung und dem freien Meinungsaustausch verpflichtet haben und weltanschaulich und religiös eher neutral bleiben wollten, hatten sie also mit dem Teufel nicht viel zu tun. Und wie sehr die jetzt antisemitisch geprägt waren, ist, glaube ich, sehr von Loge zu Loge unterschiedlich, aber grundsätzlich war die jüdische Beteiligung natürlich auch eher gering. Noch beliebter für die Verschwörungstheorien der Zeit waren die 1776 gegründeten Illuminaten, die als geheime politische und hierarchische Organisation tatsächlich politische Pläne hatte. Sie strebte eine neue Weltordnung an, in der aufgeklärte Demokratien statt klerikale Monarchien die Staaten bilden sollten. Diese neue Weltordnung ist insofern vielleicht ein Begriff, den man sich merken kann, weil immer noch bestimmten Gruppen vorgeworfen wird, dass sie also in irgendeiner Form eine neue Weltordnung etablieren wollen. Tatsächlich wurden also die Illuminaten 1785 schon verboten und aufgelöst. Besonders die Vorgänge der Französischen Revolution wurden von tatsächlichen Verschwörungen, noch mehr aber von Verschwörungsideologien begleitet. In letzteren versuchten konservative Kreise, das Bedürfnis der Revolutionäre nach Liberté, Egalité und Fraternité als Verschwörung von jüdischen Freimaurern oder Illuminaten zu verstehen oder zu verunglimpfen. Auch die Phase des Terrors unter Robespierre wurde von einiger paranoider Angst vor Verschwörungen verschiedenster Kreise beeinflusst. Die Verschwörungsideologien verschwanden also in der Dialektik der Aufklärung nicht, sondern transformierten sich. Das größte verschwörungstheoretische Werk, das die Menschheit je hervorgebracht hat und zugleich die Grundlage moderner Verschwörungstheorien, ebenso wie die Grundlage des modernen Antisemitismus, sind die Protokolle der Weisen von Zion. Man könnte sagen, es handelt sich um eine Fälschung, aber eine Fälschung ist ja immer so eine originalgetreue Nachbildung. De facto ist es also eher eine Fiktion, denn es gibt ja keine Grundlage dafür, auch wenn natürlich bis heute viele Menschen an ihre Echtheit glauben. Ihre 24 Abschnitte stehen jeweils für eine Rede, die angeblich ein jüdischer Führer vor der Versammlung der Weisen von Zion gehalten hat. Der preußische Beamte Hermann Goetsche veröffentlichte 1868 unter dem Pseudonym Sir John Radcliffe den Roman Biarritz. Bereits zuvor hatte er in seinen Zeitromanen aktuelle politische Entwicklungen immer als Ergebnis einer kleinen mächtigen Verschwörergruppe erklärt. Stets war die herrschende monarchistische Ordnung in Deutschland von Freimaurern, Jesuiten, Juden, Sozialdemokraten oder manchmal durch englische, französische oder gar dänische Agenten bedroht. Sozialpolitische Probleme waren da immer nur vorgeschoben. In seinem Roman treffen auf einem Pariser jüdischen Friedhof alle 100 Jahre die Vertreter der 12 Stämme Israels zusammen und besprechen die Fortschritte ihrer Verschwörung, das ganze Gold der Welt in die Finger zu bringen. Diese Passage wurde bereits ohne das restliche Buch in den nächsten Jahrzehnten quer durch Europa veröffentlicht und bildet die Grundlage der Protokolle. Rund 40% des tatsächlichen Textes stammen aus Maurice Jolys Werk Gespräche aus der Unterwelt zwischen Machiavelli und Montesquieu, das als satirische Kritik gegen Napoleon III. Gedacht war und von der Öffentlichkeit auch so aufgenommen wurde, zumindest wurde er auch deswegen verurteilt. In dem Totengespräch vertritt Montesquieu humanistische und demokratische Ideale der französischen Revolution, während der amoralische Machiavelli seine Machtpolitik gegenüber den nichtsahnenden Staatsbürgern erklärt. Die Aussagen Machiavellis wiederum finden sich später dann als jüdische Aussagen in den Protokollen wieder. Natürlich ist auch damals schon das Plagiat sofort aufgefallen, aber hat leider auch nichts gebracht. Es wird vermutet, dass die Opposition reaktionärer Kreise gegen den russischen Finanzminister Sergei Witte, dessen Reformpläne als jüdische Verschwörung diffamieren werden sollten. Ein möglicher Urheber wäre dann der Pariser Chef des russischen Geheimdienstes, Piotr Ratschkowski. Erste Veröffentlichungen erfolgen 1903 in einer Zeitschrift. Besonders bekannt werden die Veröffentlichungen von Sergei Nilus, der 1905 die Protokolle zum einen, und hier sehen wir ja so eine spätere Ausgabe davon, zum einen mit dem Antichristen verknüpft und damit den finalen Kampf gegen das Urböse betont und zum anderen auch die Freimaurer als jüdische Verschwörung hineinbringt, um die Opposition gegen die Ideen der französischen Revolution zu verstärken. Der russische Zar war also erstmal auch relativ begeistert davon, hat es aber dann später, als es die Fälschung oder die Fiktion offensichtlich wurde, dann auch verboten. 1920 werden sie ins Deutsche übersetzt und wenig später veröffentlicht Henry Ford eine englischsprachige Variante. Bereits 1924 klärt die New York Times über die Fälschung auf, was ein Gericht in der Schweiz später bestätigen wird. Sie wirken aber bis heute. So gab es 1992, also jetzt sind wir wieder in fast unserer Zeit, könnte man sagen, in St. Petersburg einen Kongress zu Nilus Ehren, wo seine Verschwörungstheorien nochmal intensiv rezipiert wurden. Und natürlich hat sie auch der Metropolit von St. Petersburg, also so der Oberbischof, wichtige Erzbischof der orthodoxen Kirche dort, könnte man sagen, hat natürlich auch ein Grußwort dazu gehalten. Inhaltlich geht es bei den Protokollen um die angeblichen Pläne des Weltjudentums, das versucht, mittels einer großen Verschwörung im Geheimen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dabei argumentieren die Juden aus einer sozialdarwinistisch mit dem Recht des Stärkeren. Wichtige Mittel sind dabei das Geld und der Zins, womit Länder und Entscheidungsträger in Schuldknechtschaft gebracht werden oder eben einfach bestochen werden. Durch Geld und die Freimaurerei werden wichtige Entscheidungsträger kontrolliert. Spannend ist aber die gefährlichere Waffe der Juden, der Liberalismus. Die Einführung eines allgemeinen Wahlrechts zum Beispiel führt dazu, dass die blinde, dumme Masse regiert. Endlose Debatten in Parlamenten verhindern jede Entscheidung, sodass es zu Krisen und Unruhen kommen muss. Und diese werden auch absichtlich geschürt. Sexuelle Aktivitäten zwischen Jüdinnen und Christen sollen zu einer Bastardisierung und der Zerstörung der gesunden Familie führen. Die Menschen werden mit den absurdesten Ideen gefüttert, wie zum Beispiel dem Kommunismus, obwohl diese Gleichmacherei ja offensichtlich den Naturgesetzen widerspreche. Jegliche Scheinkämpfe, wie eben um den Kommunismus oder um soziale und politische Fragen, dienen lediglich dazu, die Gesellschaft zu spalten und Kriege zu entfachen, denn der Streit der Rechtschaffenden erleichtert es dann irgendwann, die Macht zu übernehmen. Der einzige Schutz gegen diese jüdische Weltverschwörung oder sozusagen die Angst der jüdischen Weltverschwörung, was sozusagen ihre Pläne verhindern würde, wäre eine stabile, natürliche Ordnung, eine ganz klare Adelsherrschaft unter der Führung eines starken Mannes. Besonders werden der Papst oder das Oberhaupt des russischen Staates genannt. Schließlich, im eher zweiten Teil, wird eine faschistische neue Weltordnung beschrieben, die unter einem jüdischen Führer etabliert werden soll. Deren zentrale Momente sind ein Polizeistaat, viel Propaganda, eine strikte Zensur und die Verhinderung jeder Opposition. Der Führer soll so verehrt werden, dass völlige Loyalität und Unterwerfung sicher sind. Außerdem sollen die Menschen gefügig gemacht werden, indem behauptet wird, dass nach einem Endsieg alle geraubten Freiheiten zurückgegeben werden und einschränkende Maßnahmen aufgehoben werden. Zu den zeitgenössischen Elementen gehören die Angst vor dem Bau von Untergrundbahnen in europäischen Großstädten, so als beängstigende Aushöhlung der gesunden Stadt. Das wäre jetzt vielleicht, wäre jetzt die Angst vor der Metro heute vielleicht nicht mehr so in. Oder die Diffamierung ausgerechnet Japans als Judenstaat, wo man in der Zeit wahrscheinlich alle Juden in Japan in einen Raum hätte sperren können. Aber kurz davor ist eben der russisch-japanische Krieg für die russische Seite negativ ausgegangen. Und woran könnte das gelegen haben, wenn nicht an einer Gruppe von Verschwörern? So absurd die Schrift erscheint, desto größer ihre Wirkung. Adolf Hitler hat sie ausführlich gelesen und setzt sich in meinen Kampf mit ihm, mit den Protokollen auseinander. Gleichzeitig fiel schon damals auf, dass es gerade zwischen der politischen Praxis bei Hitler, den Nazis und auch anderen Faschisten auf der einen Seite und der politischen Theorie, die der jüdischen Schreckensweltherrschaft zugeschrieben wird, auf der anderen Seite eine große Ähnlichkeit gibt. Dieses Phänomen beschreibt beispielsweise 1936 Alexander Stein in Hitler, Schüler der Weisen von Zion, und 1937 Ivan Heilbut in Die öffentlichen Verleumder, die Protokolle der Weisen und ihre Anwendung in der heutigen Weltpolitik. Auch Hannah Arendt beschreibt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Zitat, die Nazis begannen mit der ideologischen Fiktion einer Weltverschwörung und organisierten sich mehr oder weniger bewusst nach dem Modell der fiktiven Geheimgesellschaft der Weisen von Zion. Zur Wirkung der Protokolle wäre es mir vielleicht noch wichtig, auf zum Beispiel Daniel Jonah Goldhagens wichtiges Buch Hitlers willige Vollstrecker in den 90er Jahren einzugehen, das damals eine Debatte über die Motivation der Täter der Shoah und den deutschen eliminatorischen Antisemitismus ausgelöst hat. Inzwischen gilt es eigentlich weitgehend als Standardwerk. Und daran wird auch nochmal herausgearbeitet, dass dieser Glaube an die jüdisch-kapitalistisch-bolschewistische Weltverschwörung ja nicht einfach nur dahingesagt war, sondern tatsächlich auch ein zentrales Motiv war. Er zitiert dann beispielsweise aus Briefen von Tätern, wo die Täter beschreiben, dass sie eigentlich ja schon mit einer Abscheu morden, aber es sozusagen aus moralischen Gründen, könnte man sagen, machen, also mit dieser Idee, sie befinden sich in einem Wettlauf des Mordens und sie müssen genug Juden töten, damit die jüdische Weltverschwörung verliert und nicht noch mehr Deutsche im Zweiten Weltkrieg sterben müssen. Wie kann die Wirkungsmacht solcher Verschwörungsideologien erklärt werden? Woher kommt das gesellschaftliche und psychologische Bedürfnis nach einer Verschwörungsideologie? Sowohl eine Studie aus den 90er Jahren in den USA als auch eine neuere Studie aus Deutschland hat gezeigt, dass es keine Zusammenhänge zwischen Bildungsstand und Berufsfeld auf der einen Seite und Verschwörungstheorien auf der anderen Seite gibt. In der US-amerikanischen Studie gab es auch keine Geschlechterunterschiede, während jetzt in der neueren deutschen Studie, glaube ich, herauskam, dass Männer mehr Verschwörungstheorien kennen, aber Frauen eher an Verschwörungstheorien glauben. Okay, aber auf die Gender-Aspekte werde ich mich jetzt nicht konzentrieren. Dazu gibt es, glaube ich, auch bald ein Ladyfest mit spannenden Veranstaltungen zum Thema Feminismus. Wichtiger oder spannender ist, dass es immer einen großen Zusammenhang gibt, dass Menschen mit spirituellem, also esoterischem oder religiösem Hintergrund, dass die häufiger an Verschwörungstheorien glauben. Genauso akzeptieren Menschen, die leichter eine neue Verschwörungstheorie, wenn sie bereits eine andere Verschwörungstheorie für wahr halten. Ich würde also mal sagen, wer einmal was sieht, was es nicht gibt, sieht vielleicht noch mehr. Verschwörungsideologien bieten eine existenzielle Befriedigung, einen ganzheitlichen Erklärungsansatz. Es gibt einen großen Plan, der auch mich betrifft. Manchmal fällt sogar dem Einzelnen, zum Beispiel mir, die Aufgabe zu, den teuflischen Plan zu verhindern, oder zumindest als Prophet die von den Menschen noch nicht erkannte Wahrheit zu offenbaren. In der entzauberten Welt, in der Ratio auf Irratio trifft und der technische Fortschritt auf Modernitätsverweigerung, werden Gott und Teufel von den Verschwörern abgelöst, die die Nachfolge als große Puppenspieler antreten. Dabei bieten Verschwörungstheorien bisweilen eine befriedigendere Antwort als manche Religionen auf die Theodizee-Frage, wie das Unrecht in die Welt kommt. Eine kleine, satanistische Gruppe ist dafür verantwortlich. Die Mitglieder dieser Gruppe werden dabei als das Andere wahrgenommen, als das absolute Böse und entmenschlicht, bis in die klischeehaften Äußerlichkeiten von Hexen oder Juden in antisemitischer Darstellung oder den reptilienhaften Außerirdischen, zum Beispiel bei David Icke, die dann gar keine Menschen mehr sind. Während der Verschwörergruppe alle Schuld aufgeladen wird, wird aber gleichzeitig das eigene Selbst bzw. die eigene Gruppe oder das eigene Volk von jeder Verantwortung über gesellschaftliche Prozesse freigesprochen. Insofern projizieren Verschwörungsideologien Gewissenskonflikte und verabsolutieren sie. Reale Ängste vor gesellschaftlichen oder persönlichen Problemen werden von der Angst vor den Plänen der Verschwörergruppe überdeckt. Verschwörungstheorien sind psychologisch ein Umgang kognitiver Dissonanz. Die Auswahl der Verschwörergruppe basiert auf den Stereotypen und Vorurteilen der Verschwörungstheoretiker und schürt gleichzeitig ein nationales und xenophobes Ressentiment, basierend auf dem geknechteten Volk, dem kollektiven Wir, das von Strippenziehern ausgebeutet wird. Auf der einen Seite führt gerade die mangelnde Kenntnis der tatsächlichen Faktenlage zu ersten Skeptik und der Entwicklung von Verschwörungstheorien. Da die einzelnen Schritte der Kausalkette nicht bekannt sind, ist es für den Einzelnen nicht klar, warum aus der einen Prämisse jene Konklusion schließlich erfolgt. Auf der anderen Seite ist gerade die menschliche Gesellschaft derart komplex, dass ihr Funktionieren gar nicht vollständig verstanden werden kann. Verschwörungsideologien bieten monokausale Erklärungsmuster, die diese gesellschaftliche Komplexität auf einem Einzelnen verständliches Maß reduzieren. Sich historisch und dialektisch entwickelnde komplexe Prozesse werden als bewusste Handlungen einzelner Individuen dargestellt und so begreifbar gemacht. Verschwörungsideologien besitzen eine Hyperrationalität. Ihre Logik und einfache Erklärbarkeit kommen in der Realität nicht vor. Bisweilen beschränkt sich diese Hyperrationalität auf die kriminalistische Frage cui bono, wem nützt es und damit wer ist schuld. Diese Frage aus der Kriminalistik übernommen, kann aber eine Investigation lediglich beginnen, nicht aber abschließen. Gerade in komplexen historischen Prozessen verliert sich die Frage, oder um es mit Karl Poppers Worten zu sagen, it is one of the striking things about social life that nothing ever comes off exactly as intended. Oder ein anderes Beispiel, Marc-Uwe Kling hat einmal mit der satirischen Figur des Kängurus anhand der Cui Bono-Frage erklärt, dass hinter dem 11. September wohl offensichtlich die Nagelscherenindustrie stecken müsse, da man seit dem 11. September nach jedem Fluch sich eine neue Nagelschere kaufen müsse und die ja eigentlich die einzigen wären, die davon profitieren würden. Dabei reflektieren Verschwörungstheoretiker die Frage des Cui Bono nicht. Schließlich lässt sich die Frage ja auch umdrehen. Wem nützt die Verbreitung der Verschwörungstheorie? Oder welche Bedürfnisse stecken dahinter? Gerade Verschwörungsideologien, die bewusst fälschlich in die Welt gesetzt wurden, wie die Protokolle der Weisen von Zion, hätten also so verhindert werden können. Gerade aber da Verschwörungsideologien immer auch auf einem wahren Teil aufbauen und reale Probleme aufgreifen, es sich also um eine Gemengenlage von Wahrheiten, Halbwahrheiten, Spekulationen und Unterstellungen handelt, sind sie so schwer zu fassen. Bisweilen sind sie auch, wie bestimmte esoterische Anschauungen, anpassbar und flexibel. Im Gegensatz zu Religionen haben sie keine Dogmatik. Wenn es sich widerlegen lässt, dass die Juden absichtlich in den Wolkenkratzer geflogen sind, dann waren sie eben zumindest in den Mitwissern der US-amerikanischen Regierung oder ähnlich lassen sich Argumente ausweichen und die Verschwörungstheorie anpassen. Ist die Verschwörungsideologie erst einmal im Bewusstsein verankert und die Weltverschwörung ausgemacht, kommt es mit selektiver Wahrnehmung zu einem magischen Bewusstsein. Überall werden Zeichen der Verschwörung gefunden und die eigene Ideologie verfestigt sich. Andockmöglichkeiten an esoterische Erklärungsmuster bieten sich insbesondere dann, wenn es um Schutz vor den Waffen der Verschwörer geht. Also etwas witzige Beispiele wären dann zum Beispiel, wenn gegen die moderne Erfindung der Verschwörer auf natürliche Gegenstücke zurückgegriffen werden. Also wenn die US-amerikanische Regierung AIDS bewusst geschult hat, dann helfen vielleicht Vitamine oder Homöopathie dagegen. Wenn die Regierung in das Leitungswasser vergiftet, müssen wir uns eben aus natürlichen Quellen behelfen. Oder gegen die komplexesten Apparaturen, womit Regierungen unsere Gedanken steuern, helfen einfache Heilsteine oder Aluhüte. Ja, seit März 2014 gibt es im deutschsprachigen Raum eine neue Protestbewegung, die unter den Titeln Montagsdemo, Friedensdemo oder Mahnwache jeden Montag in inzwischen etwa 60 Städten demonstriert. In Berlin kommen neuerdings etwa 1500 bis 5000 Leute zusammen, in Mannheim sind es nicht viel mehr als 50 und in Heidelberg noch ein bisschen weniger. Die neue Friedensbewegung hat sich anlässlich der Krise der Ukraine gebildet und ja, warum ich jetzt diese zeitgenössische Bewegung in einem Vortrag, wo es um Verschwörungstheorien gehen soll, erkläre, führe ich gern aus. Grundsätzlich kommen zu diesen Friedensmahnwachen völlig unterschiedliche Menschen mit völlig unterschiedlichen politischen Einstellungen, die sich auch gegenseitig widersprechen. Meine These wäre aber, dass es einen gewissen verschwörungsideologischen Kit gibt, der diese Menschen dort überhaupt erst zusammenbringt und zusammenhält. Anlass für ihr Zusammenkommen war ihre Angst vor einem drohenden Krieg mit Russland, also und damit einem drohenden Dritten Weltkrieg und eine Kritik an dem Umgang der hiesigen Medien, Politik und der, ja, im Umgang mit der Krise. Es gibt eine Kritik an der EU, an den ukrainischen Faschisten und eigentlich auch immer dann einen eher positiven Bezug auf Putin und Russland. Also nicht, dass es nicht auch eine Kritik an der EU und an den Medien und vor allem an ukrainischen Faschisten notwendig wäre. Warum aber der russische Nationalismus da nicht ebenso kritisiert wird, ist mir doch, finde ich doch etwas merkwürdig. Und diese Bewunderung mit Putin hat für mich auch schon so eine Sehnsucht wieder nach einem neuen starken Mann. Also ich habe da mit verschiedenen Leuten von denen gesprochen und ja, vielleicht sage ich später noch was zu meinen Eindrücken. Finde es aber geschickter, erstmal was zu den Menschen zu sagen, die dahinter stehen und die das vor allem, ich fange jetzt mal an, mit in Berlin organisiert haben. Ja, dann wird vielleicht schon irgendwie deutlich, warum ich das anspreche. Der Unternehmer Andreas Popp, der spricht vor allem gerne zu den Themen Medienmanipulation und Geldsystem, beziehungsweise auch Zinskritik im Sinne Silvio Xels. Und der ist auf verschwörungstheoretischen Konferenzen genauso unterwegs wie auf den Konferenzen des neuen rechten Magazins Kompakt. Das ist so ein Magazin, in dem sich verschiedene rechtspopulistische und verschwörungstheoretische Inhalte wiederfinden und das explizit mit der Idee gegründet wurde, so eine Brücke zwischen rechten, linken und anderen Richtungen zu schlagen. Er selbst bezeichnet sich als unpolitisch, möchte aber, dass die geknechteten Völker sich gegen den Zins und diejenigen, die im Hintergrund die Strippen ziehen, wehren. Deutschland ist für ihn kein souveräner Staat, sondern immer noch besetzt. Und er ist in erster Linie eigentlich auch nur ein häufiger Redner auf der Demonstration, aber in ihm werden ein paar Punkte deutlich, die ich später noch vertiefen möchte. Ken Jebsen gehört zu den Hauptaktiven und den Stars des Protests. Er kämpft als Autor von Kompakt gegen die gleichgeschalteten Medien und gegen jene, die also angeblich gerade im Hintergrund einen Krieg gegen Russland anzetteln. Er arbeitete früher beim Rundfunk in Berlin-Brandenburg und wurde dort aber entlassen, seiner Meinung nach, weil er so mal die Wahrheit ausgesprochen hat und bei der Manipulation nicht mitmachen wollte. De facto war es also so, dass er den Holocaust als erfundene PR bezeichnet hat. Ja, ist also ne, die Idee, dass es auch den Holocaust gar nicht gab oder so gab, wäre ja auch so die einzige Verschwörungstheorie, die jetzt zumindest mir bekannt ist, die ja so gefährlich oder zumindest so diffamierend ist, dass sie in Deutschland auch unter Strafe steht, wobei er ja da sozusagen sich noch in einer Grauzone mit seinen Formulierungen befindet. Holocaust-Verharmlosung ist für mich immer Antisemitismus und ja, es bleibt ja jetzt in seinen Formulierungen offen, wer das hier denn jetzt als PR-Aktion arrangiert hat. Der Hauptorganisator und Initiator der Demonstration in Berlin und der die auch anmeldet, ist Lars Mehrholz. Bei ihm kann also jetzt mir niemand erzählen, dass der mit dem Inhalt nichts zu tun hätte oder so. Und er erklärt in einem Interview, woran liegen alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren? Und was ist die Ursache von allem? Und wenn man das halt ein bisschen auseinanderklavisiert und guckt genau hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, dass sie seit über 100 Jahren die Fäden auf diesem Planeten zieht. Also die amerikanische Notenbank ist schuld an allen Kriegen in den letzten 100 Jahren und damit ja irgendwie auch am Zweiten Weltkrieg. Das ist schon grotesk und jetzt auch nur so ein Mini-Ausschnitt aus seinem Gedankengut. Im weiteren Verlauf erklärt er, dass er auch die politischen Parteien dann von der Notenbank natürlich gegründet wurden. Und es gibt also so eine Gruppe an Verantwortlichen, jetzt in dem Fall die amerikanische Notenbank, welche für alle Schrecken verantwortlich ist. Und das ist auch so ein wiederkehrender Input in der Friedensbewegung, also in dieser neuen Montagsfriedensdemos von dass also die Federal Reserve auf alle Fälle die Fäden zieht. Und damit wird, also ne, wenn ich sage, Zweiter Weltkrieg ist von der amerikanischen Notenbank arrangiert worden wiederum, dann wird Antisemitismus nicht nur verharmlost, sondern ist für mich auch schon antisemitisch konnotiert. Deutlicher wird der Redner Jürgen Elsässer, weil jetzt wäre ja immer noch spannend, okay, die amerikanische Notenbank, aber wer zieht denn da jetzt die Fäden? Jürgen Elsässer ist nach einer bewegten Biografie inzwischen Chefredakteur des Kompaktmagazins, also hängt auch mit den anderen eng zusammen. Er warnt darin vor der Vermischung der Völker und der sexuellen Umerziehung und dem Verlust der gesunden Familie und dem gesunden Volk. Und er erklärt, dass also die Verantwortlichen Namen und Adressen haben und nennt dann Rockefeller, Rothschild, Sorge, Schodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Also der Schodorkowski war dieser russische Oligarch, der dann lange im Knast war und jetzt wieder freigekommen ist, weil er sich also gegen Putin gestellt hat. Also wenn der die Strippen zieht, macht das ziemlich schlecht. Gut, Rockefeller wäre jetzt die amerikanische, US-amerikanische Familie und steht dann so ein bisschen für die Wall Street. Das englische Königshaus, dass das noch die Fäden zieht, ist irgendwie für mich auch ein bisschen Vergangenheit, aber ist eben ein Klassiker der Mann. Gut, das saudische Königshaus und zu Rothschild wäre auf alle Fälle ist eigentlich noch der Klassiker überhaupt auch in Verschwörungstheorien. Ist also eine alte jüdische Familie, die seit 1500 ein bisschen bekannter ist und verschiedene Banken innehat. Es gibt inzwischen auch gar nicht mehr so ein Rothschild-Bankhaus, sondern es gibt da verschiedene Finanzgruppen oder so. Ich persönlich finde es noch spannend, dass so im 19. Jahrhundert oder so wurde denen immer vorgeworfen, dass sie Kriege verhindern. Also damals war noch so die Idee von gerechten Kriegen und das ist ja auch wichtig für die Ausbildung von einer Generation, dass man ab und zu so gerechte Kriege führt, weil sonst werden die jungen Leute ja irgendwie gar nicht reif. Und das wurde also, früher wurden die Kriege immer verhindert und jetzt, wo irgendwie Kriege nicht mehr so in sind, wird den Rothschilds dann eher vorgeworfen, dass sie die Kriege planen. Der besagte Lars Mehrholz zum Beispiel auf seiner Homepage gibt da nochmal spannende Informationen zu der Familie Rothschild und auch zum 11. September. Trotzdem möchte ich noch sagen, dass es inzwischen auch vor kurzem nochmal so einen Streit gab zwischen Jürgen Elsässer und den anderen beiden, weil Jürgen Elsässer gesagt hat, dass ja irgendwie auch so zum Beispiel die Antifa-Gruppen sind besonders schlimm, während die anderen eher glauben, nein, das sind nur verwirrte Menschen, an denen eben die Strippen gezogen werden und denen könnte man ja eigentlich jetzt langsam mal erklären, wer dahinter steckt. Dazu kommen diverse Bands wie die Bandbreite, die auch in ihren Liedern irgendwie dann erklären, was mit dem 11. September auf sich hat und dass Regierungen mit Flugzeugen Gift versprühen, sogenannte Chemtrails, um die eigene Bevölkerung zu reduzieren und diverse weitere Punkte. Alle genannten Menschen betonen auch immer, dass sie total Angst haben, von diesen Strippenziehern ermordet zu werden, wollen aber weiter mutig für den Frieden ihr Leben riskieren. Sie betonen, gegen Faschismus, Rassismus und Antisemitismus zu sein. Sie seien weder rechts noch links, außer die Bandbreite, die meint sie wäre links. Wobei ich ja immer sagen würde, wer irgendwie betonen muss, nicht rechts oder links zu sein und das so verzweifelt versucht darzustellen, der ist ja dann meistens eher sehr rechts. Und dementsprechend ist auch diese Vorstellung eines gesunden, aber blutenden, geknechteten Volkes immer so eine für mich rechte Grundlage. Kein Wunder auch, dass die genannten Personen Kontakte zu extrem rechten Einzelpersonen oder Gruppen haben. Um noch aus dem einzigen in Heidelberg verbreiteten Flugblatt von diesen Montagsdemos zu zitieren, wurde mir auch von der Demo-Orga als wärmstens empfohlen gegeben. In diesem Flugblatt heißt es, all diese grausamen und menschenverachtenden Entwicklungen geben Hinweis auf die Verursacher. Halten wir im Bewusstsein, dass es sich um eine geringe Anzahl von machthungrigen Weltbeherrschern handelt. Unmenschen, Satanisten, die den Krieg und dessen Grausamkeit brauchen. Ich habe jetzt leider, was ich noch nicht rausgefunden habe, was mich eigentlich total interessieren würde, ist was mit diesen Satanisten auf sich hat. Also wenn man so von dem, womit ich auch so ein bisschen angefangen habe, dass also die Verschwörergruppe immer das Böse an sich darstellt, frage ich mich, sind das jetzt wieder so tatsächliche Teufelsanbeter, die sich mit dem Teufel verschworen haben, oder soll das nur ihre mangelnde Moral darstellen? Das ist mir leider auch noch nicht klar. Ich möchte trotzdem betonen, dass die Teilnehmenden der neuen Montagsdemos eine sehr heterogene Gruppe bilden, wenn auch klassischer Anti-Amerikanismus und gewisse antisemitische Zuschreibungen sehr häufig auftreten. Auch von NPD-Seite gibt es Zustimmung und Aufrufe zur Beteiligung, auch wenn sich manche Montagsdemos inzwischen davon wiederum distanziert haben. In der klassischen Friedensbewegung werden die neuen Montagsdemos überwiegend abgelehnt und deren rechter Charakter betont. Ähnlich warnt Attac davor, wobei zum Beispiel Petram Shahir, ich bin den indischen Namen nicht so gut, der früher im Attac-Koordinierungskreis war, auch ein prominenter Fürsprecher dieser neuen Montagsdemos ist. André Hunko von der Partei Die Linke, Thomas Seibert von der Interventionistischen Linken oder Peter Kottian von Attac und andere erklären dagegen, Zitat, unabhängig von der Problematik einzelner Akteure oder Gruppen macht man es sich zu einfach, die Bewegung selbst mit einem exkommunizierenden Bannstrahl zu versehen. Sie befürworten Kontakt, Debatte und Kooperation mit diesen Demonstranten. Gleichzeitig müsse aber für sie die rechtskompatiblen Aussagen zurückgewiesen werden. Dieter Dehm von der Partei Die Linke sieht gar Herkunft und Grundkonsens der Bewegung so positiv, dass er folgendermaßen zur Teilnahme aufruft. Zitat, wir können inhaltlich dazu beitragen, eine neue antirassistische und emanzipatorische Antikriegsbewegung zu entwickeln. Die Motivation der Demonstranten speise sich nach ihm, Zitat, sich nämlich zuallererst aus dem Wunsch, drohenden bzw. realen Kriegsgefahren in der Ukraine, in Syrien und anderswo entgegenzustehen. Hier zeigen sich erste Erfolge der Nicht-Rechts-Nicht-Links-Querfront-Strategie um das Kompaktmagazin. Die positiven Stimmen aus dem progressiven Lager kommen wohl aber auch daher, dass bei den Montagsdemos eine gewisse so Nähe zur Occupy-Bewegung oder so gesehen wird. Müsste man mal untersuchen noch, wie die genau, also wo genau sozusagen die Menschen jetzt herkommen und wo die schon vorher aktiv waren. Viele Leute sind sicherlich auch zum ersten Mal aktiv, aber auch bei der Occupy-Bewegung oder so gibt es ja so mit wir sind 99% oder so auch ein paar komische Forderungen, wo ich mich immer frage, was passiert denn eigentlich mit dem einen Prozent? Und wer ist eigentlich dieses 1% schon wieder? Ne? Also ich habe zumindest bei den Leuten in Heidelberg, mit denen ich dann auch mal kurz diskutiert habe, nachdem ich vorher gedacht habe, müssen bestimmt nur so ein paar wenige Leute in die Richtung, habe ich festgestellt, dass es doch so ein verschwörungstheoretischer Grundkonsens dort sich bildet. Damit komme ich jetzt auch langsam zum Schluss. Die Geschichte zeigt, dass Verschwörungstheorien und verschwörungstheoretische Texte gerade in Krisenzeiten besondere Wirksamkeit erfahren. Die Protokolle der Weisen von Zion blieben eine Kuriosität, bis der Schock der bolschewistischen Revolution, der Zusammenbruch der Monarchien, viele Menschen derart verunsichert hat, dass sie für vereinfachende Erklärungen zugänglich wurden. Auch in Deutschland verminderte sich die Resonanz der Protokolle um 1924, als die politische und wirtschaftliche Situation etwas stabilisiert hatte. Erst mit der Wirtschaftskrise und in Begleitung mit dem Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung spielten sie wieder im öffentlichen Diskurs eine größere Rolle. Insofern warnt uns die Geschichte, Verschwörungsideologie einfach nur als harmlose Spinnerei abzutun. Auch wenn wir uns in Deutschland sicher nicht in einer vergleichbaren Situation mit den frühen 30ern befinden, so hat doch die Wirtschaftskrise den Glauben ins zuvor herrschende Paradigma bei vielen erschüttert. Wie immer, wenn viele Menschen ihren Geist auf eine Reise nach neuen Antworten schicken, kommen auch viele Verwirrtheiten dabei raus. Das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa ist ein solches Krisenphänomen. Das Ergebnis der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland zeigt, dass die Krise auch hier angekommen ist. Während manche der zuvor genannten Organisatoren dieser Montagsdemos bei dieser Europawahl noch zum Wahlboykott aufriefen, weil die althergebrachten Parteien keine Alternative seien, befürchte ich, dass die Alternative für Deutschland genau diese gesuchte Alternative werden könnte. Zu groß erscheinen mir die Gemeinsamkeiten, der Kampf gegen die gleichgeschalteten Medien, den politischen Mainstream, diese Political Correctness, die jede homophobe, rassistische, antisemitische oder faschistische Aussage als das bezeichnet, was sie ist. Entgegen der Idee, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Aus diesem Grund warne ich persönlich vor jeder Beteiligung, Unterstützung oder Verstärkung dieser Positionen und Bewegungen und möchte zum Gegenteil anraten. Aufgrund der Heterogenität dieser Montagsdemos sollte man diese Menschen aber auch nicht sich selbst überlassen, sondern intervenieren. Eine Form der Kritik ist das Mittel der Satire. So gab es bei vielen der Demos schon Gegendemonstranten, die mit Aluhüten aufgetreten sind, um die Absurdität deutlich zu machen. Zum einen besteht bei Satire aber immer die Gefahr, dass sie als solche nicht erkannt wird. So wurde selbst der Informatiker Achim Held, der als satirische Kritik die Bielefeld-Verschwörung erfand, also dass Bielefeld gar nicht existiert, so wurde der auch schon persönlich von einem Verschwörungstheoretiker besucht, der also an seiner Tür klingelte und um Hilfe bat. Welch tragische Wirkung die Satire Illuminatus von Robert Shea und Robert Anton Wilson hatte, wird auch an dem Hacker Karl Koch deutlich, dessen Prozess in dem Film 23, nichts ist so wie es scheint, anschaulich vermittelt wird. Und ja, ähnliche bestimmte Ergebnisse könnte man auch an Umberto Ecos Buch Das Foucault'sche Pendel finden. Insofern ist es immer schwierig. Eine andere Möglichkeit ist, die Bedürfnisse ernst zu nehmen und einen Diskurs zu suchen, vielleicht freundlich, aber bestimmt mit klarer Linie dagegen zu argumentieren, vielleicht nicht zu arrogant aufzutreten, sonst ist man erst recht Teil der verschwörenden Gruppe, und der Verschwörungsideologie frühzeitig zu widersprechen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre, offensiv eine Tabuisierung zu bewirken, also auf die rechten und antisemitischen Hintergründe hinzuweisen und so die Verschwörungstheoretiker zu isolieren. Wie immer, wenn Menschen geschlossen rechte Weltbilder besitzen, kann das hilfreich sein, um andere von der Ideologie abzuschrecken. Gerade bei jungen Menschen oder denjenigen, die sich gerade erst orientieren, die einfach mal neugierig sind oder die Komplexität der Welt vielleicht noch nicht verstehen und deshalb ein Interesse an Verschwörungstheorien entwickeln, werden diese in eine bestimmte Ecke gedrängt, wenn so abwehrend auf sie reagiert wird, und verbleiben dann vielleicht dort auch eher. Gerade weil in diesen Kreisen der Antisemitismus nicht verstanden wird, rate ich daher im Besonderen dazu, diesen klar zu definieren und konkrete Beweise vorzulegen. Zweite Möglichkeit wäre, mit einer Faktenflut Verschwörungstheorien im Detail zu widerlegen. Dabei kann Argument für Argument widerlegt werden oder die Methode von Verschwörungstheorien umgedreht werden und nach dem Schrotflintenprinzip vorgegangen werden. Diese Vorgehensweise eignet sich allerdings nur, wenn das Faktenwissen auch vorliegt, was bei Dingen, die unter Geheimhaltung liegen, natürlich immer unwahrscheinlich ist. Über die meisten Verschwörungstheorien gibt es auch Wikipedia-Artikel oder es finden sich Informationen auf diversen Internetseiten. Das ist die amerikanische Anti-Defamation League. Das ist da zum Beispiel immer ziemlich gut, wenn es um irgendwelche antisemitischen Theorien geht. Drittens wäre die Möglichkeit, die Frage als Mittel des Zweifels zu gebrauchen, konkret die Verschwörungstheorien ihrer Gesamtheit zu erfragen und gleichzeitig zu fragen, ob es nicht auch andere Möglichkeiten, Erklärungsansätze und Verschwörungen geben könnte, sodass am Ende nur das Fazit bleibt: alles ist möglich, nichts ist bewiesen. Statt einer Theorie bleibt bloße Spekulation mit unwahrscheinlichen Ergebnissen. Außerdem möchte ich noch einen pädagogischen Vorschlag machen, wenn wir hier schon mit der GEW und der Pädagogischen Hochschule kooperieren. Erstmal ist natürlich eine grundsätzliche Steigerung von Medienkompetenz sinnvoll, und es gibt, glaube ich, so in der Mittelstufe im Religionsunterricht so ein bisschen den Klassiker mit: wir basteln uns unsere Sekte selbst und irgendwie entwickeln ein Konzept und erschaffen eben so eine Sekte selbst, mit der Idee, dass die Schülerinnen und Schüler, die das machen, so dann praktisch gegen eine tatsächliche sektiererische Methoden sozusagen geimpft werden. Und ähnlich würde ich vorschlagen, dass zum Beispiel in der Oberstufe im Gemeinschaftskundeunterricht Schüler in Gruppen selbst Verschwörungstheorien aufstellen, um sich so zu impfen. Das wirft natürlich auch immer die Gefahr auf, sich mit Verschwörungstheorien, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt, sich in sie zu verrennen. Umgekehrt glaube ich aber, wer immer die Augen verschließt, ist nur noch mehr gefährdet, wenn er denn welchen begegnet. Schließlich ist bei jeder Methode gilt es, sich selbstkritisch zu hinterfragen. Lächerlich sind immer nur die Verschwörungstheorien, an die man nicht glaubt. So fällt es leichter, sich über andere lustig zu machen, als eigene Ideologie zu hinterfragen. Wir sollten auch stets unser Denken reflektieren und uns überlegen, ob unsere eigenen Erklärungsansätze logisch und kausal, das heißt mit der Verknüpfung von Ursache und Wirkung, begründet werden können. Ansonsten liegt die Beweislast immer beim Behauptenden oder bei der entsprechenden Theorie. Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, jede noch so abstruse Behauptung zu überprüfen. Und wenn doch unklar ist, wie sich was entwickelt hat, ist immer die einfachste Erklärung, sollte zumindest nicht außer Acht gelassen werden. Konkret bedeutet dies, dass sich die Nicht-Existenz von außerirdischen UFOs, die Kornkreise ziehen, schwer bis gar nicht beweisen kann. Umgekehrt würde aber schon die Verifikation eines einzigen UFOs reichen, deren prinzipielle Existenz zu vermuten. Und wenn das mal geschehen ist, ist immer noch die einfachste Erklärung, dass Außerirdische das Korn nehmen und daraus Brot backen. Eine erschreckende Vorstellung. Ja, damit war es das von mir. Ich hoffe, es sind ein paar Sachen deutlich geworden. Es gibt ja nächste Woche auch nochmal was, wo so konkret zu Medienmanipulation und einer Verschwörungstheorie was vorgestellt wird. Und ja, dann freue ich mich jetzt auf eine spannende Diskussion.